Ich denke gar nicht daran, es sühnen zu wollen. Warum schreit mir alle Welt entgegen? Verbrechen, Verbrechen! Erst jetzt sehe ich klar und deutlich den ganzen Widersinn meines Kleinmuts. Jetzt, wo ich mich schon entschlossen habe, diese unnötige Schande auf mich zu nehmen. Es ist einfach so, dass ich mich nur infolge meiner eigenen Erbärmlichkeit und Unfähigkeit dazu entschlossen habe. Und womöglich auch noch aus Berechnung, wie mir dieser Mensch da vorschlug, dieser Porphyri. Bruder, Bruder, was redest du da? Aber du hast doch Blut vergossen, rief Dunja verzweifelt aus. Das alle vergießen, rief er ihr rasend vor Wut ins Wort. Das vergossen wird und immer vergossen worden ist, das wie ein Wasserfall nur so stürzt, dass sie wie Champagner verschütten und für das man im Kapitol gekrönt und nachher Wohltäter der Menschheit genannt wird. Mach doch die Augen auf und sieh hin. Ich wollte doch nur Gutes für die Menschen und hätte hunderte, tausende guter Werke vollbracht, anstatt dieser einen Dummheit, oder vielmehr nicht einmal Dummheit, sondern bloß Ungeschicklichkeit. Denn dieser ganze Gedanke war an sich gar nicht so dumm, wie er jetzt nach dem Misslingen erscheint. Wenn etwas misslingt, erscheint alles dumm. Mit dieser Dummheit wollte ich mich bloß in eine unabhängige Lage bringen, den ersten Schritt tun, die nötigen Mittel beschaffen. Und nachher würde alles durch einen vergleichsweise unermesslich größeren Nutzen ausgeglichen. Ich habe gleich beim ersten Schritt versagt, weil ich ein Feigling bin. Das ist der ganze Kern der Sache. Und dennoch werde ich es nicht mit euren Augen sehen. Niemals. Wäre es mir gelungen, so hätte man mich gekrönt. Jetzt aber heißt es hinter Schloss und Riegel. Aber so ist das doch nicht. Ganz und gar nicht. Bruder, was redest du da? Ach, ich weiß schon, ich habe nicht die richtige Form gewählt. Keine ästhetisch einwandfreie schöne Form. Die Furcht vor dem Unästhetischen ist das erste Anzeichen von Schwäche. Nie, niemals habe ich das klarer erkannt als jetzt. Und weniger denn je vermag ich mein Verbrechen einzusehen. Niemals, niemals war ich stärker und überzeugter als jetzt. Sein blasses, ausgemergeltes Gesicht hatte sogar wieder Farbe bekommen. Doch als er diesen letzten Ausruf hervorstieß, begegnete sein Blick zufällig den Augen Dunjas und sah in ihnen so viel Qual seinetwegen, dass er unwillkürlich zur Besinnung kam. Er fühlte, dass er diese beiden armen Frauen unglücklich gemacht hatte. Er war die Ursache.